Wenn ich wieder mal in Hamburg bin, dann komm ich zu dir. Und dann machst du auf der Reeperbahn einen richtigen Bummel mit mir. Wenn ich wieder mal in Hamburg bin, ja, dann wird es schön. Und dann wollen wir uns St. Pauli mal bei Nacht ein bisschen besehen. Und wenn du dann zu mir sehr nett bist, fahr ich sogar nach Helgoland mit dir. Wenn ich wieder mal in Hamburg bin, dann komm ich zu dir. Und dann machst du auf der Reeperbahn einen richtigen Bummel mit mir. Fahr ich sogar nach Helgoland mit dir.